Johannes Kapitel 4, bitteschön. And keep a finger there. And haltet euren Finger dort. Let's turn to Hebrews chapter 7. Und dann gehen wir zu Hebräer Kapitel 7. But let's read from John 4. Aber fangen wir jetzt trotzdem einmal beim Johannes Kapitel 4 and an. Begin with a prayer. And begin with a prayer. Und mit, wir fangen mit dem Gebet an. Let's pray for our translator. Beten wir, beten wir für unseren Übersetzer. Father, we just pray for the translation. Vater, wir beten für die Übersetzung. That you would anoint Gerald with clarity. Dass du den Gerald mit Klarheit awakeness salbst und mit einer Alertheit. And just bless him. Segne in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. John chapter 4. Johannes Kapitel 4. My food, verse 34, is to do the will of him who sent me and accomplish his work. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Do not say there are yet 4 months and then comes the harvest. Sagt nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields, that they are white for harvest. Sieh, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Already he who reaps is receiving wages and is gathering fruit for eternal life. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. So that he who sows and he who reaps may rejoice together. Damit beide, der da sät und der da erntet, sich zugleich freuen. For in this case the saying is true. Denn hierin ist der Spruch wahr. One sows and another reaps. Ein anderer ist es, der da sät und ein anderer, der da erntet. I sent you to reap that which you have not labored. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Others have labored and you have entered into their labor. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. It's amazing, isn't it? Es ist erstaunlich, ne? Turn to Matthew chapter 9. Matthäus Kapitel 9. The harvest is ready. Die Ernte ist bereit. Reif. Starting with verse 36. Seeing the people, he felt compassion for them. Als aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Because they were distressed and dispirited, like sheep without a shepherd. Weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Then he said to his disciples, dann spricht er zu seinen Jüngern. The harvest is plentiful, die Ernte ist groß. But the workers are few. Der Arbeiter aber sind wenige. Vers 38. Therefore beseech the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. I was thinking of last week's picture in Exodus 17. Ich denke an das Bild vom letzten Mal in 2. Mose 17. Of how Moses was on the mountain. Moses war oben auf dem Gipfel. Joshua was in the valley. Aber Josua im Tal. And Moses raised the staff of God. Moses hat den Stab Gottes erhoben. And Israel prevailed. Und Israel war übermächtig. When the staff came down, als der Stab aber runtergesenkt worden ist, Amalek prevailed. Dann waren die anderen stärker. Joshua is Yeshua. Ist Yeshua, the name of Jesus. Der Name von Jesus. And Joshua represents Christ. Joshua repräsentiert Christus. In 2 Corinthians 2:14, in 2. Korinther 2:14, who is leading us in triumph. Der uns in den Triumphzug führt. 2 Corinthians, turn there with me for a moment. Geh mal kurz dorthin. 2. Korinther, bitte schön. 2 Corinthians chapter 2 and verse 14. 2. Korinther 2 und der 14. Vers. Thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt. In Christus. And manifests through us the sweet aroma of the knowledge of him in every place. Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. For we are a fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. To the one an aroma from death to death. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode. To the other an aroma from life to life. Den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. And who is adequate for these things? Wer ist dazu geeignet? Last week my uncle died in Slovakia. Letzte Woche ist mein Onkel in der Slowakei gestorben. The last of five brothers. Von den letzten der fünf Brüder. His name was Uncle Ambrose. Es ist der Onkel Ambrose gewesen. And that's a real Slovakish name. Und der Name ist wirklich echt slowakisch. He was 80 years old. Aber 80. And my favorite uncle. Und es war mein Lieblingsonkel. Lived on a farm all his life. Hat sein ganzes Leben auf dem Bauernhof gelebt. I witnessed to him countless times. Ich habe ihm so oft ein Zeugnis gegeben. When he was sober. Als er nüchtern war. When he was not sober. Und auch wenn er nicht, wenn er eingenebelt war. And I went yesterday to be part of the funeral. Und ich habe teilgenommen an der Beerdigung. I was really blessed by the Catholic priest who preached so much from the Word. Und der katholische Priester dort hat mich sehr gesegnet, der viel vom Wort gepredigt hat. He cited about 15 to 20 different passages from the Bible. Er zitierte 15 bis 20 Schriftstellen, including Lazarus in hell. Auch den Lazarus in der Hölle. In paradise and the rich man in hell. Beziehungsweise den Lazarus im Paradies und der Reiche in der Hölle. And he told the story. Und er hat die Geschichte at auch erzählt am Begräbnis. And I was blessed. Und das hat mich gesegnet. And when I was asked to speak at the grave, als man mich dann gebeten hat, beim Grab zu sprechen, I didn't have a translator. Hatte ich keinen Übersetzer. So I said, you know what, this priest does a very good job. I don't have to speak. Sagte ich, eigentlich ist dieser Priester, macht er das so gut, ich muss gar nicht sprechen. There was about 200 people there. Es sind 200 Leute dort gewesen. And then afterwards, und danach, we had just time with the family. Haben wir Zeit mit der Familie verbracht. 20 people from the immediate family. 20 Leute von den nahen Angehörigen. And my aunt said to me, meine Tante sagte I want mir, you to say something. Bitte sag jetzt was. I said, I don't have a translator. Ich sagte, ich habe keinen Übersetzer. And they said, well, this girl speaks German. Doch sie sagten, hier ist ein Mädchen, das Deutsch spricht. Okay, fine, I'm gut, glad. Machen okay, wir das. Can you translate for me? Kannst du für mich übersetzen? And I would say, ich heiße Robert, ich komme von Wien, aus Wien. And she couldn't translate that. Und sie hat das nicht übersetzen können. And I had to translate myself. Jetzt musste ich mich selbst übersetzen. And after the fourth sentence of translating myself, und nach dem vierten Satz, den ich mir selbst übersetzt habe, why am I speaking German? Warum spreche ich Deutsch? Just gonna preach in Slovak. Jetzt werde ich auf Slowakisch sprechen. And I did. Und das tat ich. For the first time, it was awesome. Das erste Mal und es war wirklich gut. But this is the point. Und jetzt darum geht's eigentlich. On the way there, auf dem Weg dorthin, my wife and I were praying. Haben meine Frau und ich gebetet, ganz speziell in the spirit, im Geist, like we were talking about in Ephesians 6:18. Wir haben über Epheser 6:18 gesprochen. Always praying in the spirit. Immer im Geist beten. It's wonderful to always address the things that are immediately before us. Und es ist immer gut, die Dinge zu adressieren, die wirklich unmittelbar vor uns sind. I mean, if I'm going to a funeral, then pray for everything about this funeral. Ja, wenn ich auf eine Beerdigung gehe, wird es wohl gut sein, über alles zu beten, was right? diese Beerdigung betrifft. Pray for the thing right in front of my nose. Bete für das, was vor dir liegt. And we began to pray. Und wir fingen zum Beten an. And we just sensed the spirit in the car. We just praying. Wir spürten den Geist im Auto. Asking God. Wir haben Gott ersucht. And then I prayed this particular prayer. Dann betete ich auch dieses ganz besondere Gebet. And I said, Lord, und ich sagte, Herr, I said, open a door, öffne eine Tür, that is unseen, die unsichtbar ist, with someone, mit jemandem, with whom I would never imagine. Mit dem ich es mir nie vorstellen and it just würde. Came like from the spirit. Und es kam aus dem Geist heraus. And we just continued to pray. Wir fuhren fort zu beten. So as we were sitting with the family and some of the friends, und da wir da saßen mit der Familie und den Freunden, and I hadn't spoken yet to the family, und ich habe mit der Familie noch nicht gesprochen gehabt, my aunt turned and said, would you speak? hat mich meine Tante darum gebeten zu sprechen. So I began to try to find a translator. Ich suchte jetzt nach einem Übersetzer. From English into Slovak. Und vom Englischen ins Slowakische. And I saw this girl sitting diagonal from me. Und ich sah dieses Mädchen schräg gegenüber. And I said to my cousin. Und sagte meinem Cousin. You think that girl speaks English? Glaubst du, dass dieses Mädchen Englisch spricht? She says, oh yeah, yeah. Er sagte, ja, ja. Yeah, right. Ja. She says, hello. Natürlich, na sicher, klar. So I said, do you speak English? Jetzt fragte ich, sprichst du Englisch? And she says, no, I speak German. Ich spreche Deutsch. Und so she came over. I said, come over here, I want to talk to you. Also sie kam dann zu mir her. She's 21 years old. Sie ist 21. And my wife and I are talking to her. Meine Frau und ich sprechen jetzt mit and, ihr. She has just finished studying German in Slovakia. Sie ist gerade mit dem Deutschstudium in der Slowakei fertig geworden. And May 26 she's finished. Sie am 26. Mai ist der letzte Tag. We're just talking about her life. Wir sprechen über ihr Leben. And it's just very sweet girl. Und sie ist wirklich ein entzückendes Mädchen. This girl, und dieses Mädchen could come to the Lord. Könnte zu Gott kommen. And suddenly, like we just focused on her. Und dann haben wir uns auf sie konzentriert. Invited her to Vienna. Haben sie nach Wien eingeladen. To spend 2 weeks here. Um hier 2 Wochen zu verbringen. And just with a prayer that our life would be a sweet savor to her. Mit dem Gebet, dass unser Leben ein Wohlgeruch für sie sein möge. And suddenly we were looking in the calendar book and when she could come and und wir schauen dann im Terminkalender nach möglichen Zeiträumen. She was all happy. Sie war sehr glücklich. And then I said to her, dann sagte ich ihr, are you a friend of the family? Bist du mit der Familie befreundet? And she said, my grandfather, sie sagte, mein Großvater, my mother's grandfather, der Großvater meiner Mutter, and Uncle Ambrose's father, und der Vater von Onkel Ambros, were brothers, sind Brüder. I said, that makes us cousins. Das heißt, wir sind Cousins. I said, you are my relative. Du bist eine Verwandte. I said, we are cousins. Wir sind Verwandte. And it was like this, wow. Und das war unbelievable. Unglaublich. To have talked with someone for 20 minutes, mit jemandem 20 Minuten gesprochen and zu have haben, an exchange of life, Leben ausgetauscht zu haben, and then find out that they're your relative, und dann obendrein noch sind es Verwandte von dir, your blood relative, Blutsverwandte. And I was thinking of Hebrews 7:25. Ich habe an Hebräer 7:25 gedacht. In light of the picture last week. Angesichts des Bildes, des Vorbildes letzter Woche. With a bit of a different application. Hier jetzt mit ein bisschen anderer Anwendung. If Christ is leading us in the valley. Wenn Christus uns ins Tal führt. Right? And because it said that Joshua conquered the Amalekites. Joshua hat die Amalekiter überwunden. Or overcame them. Hat sie überwunden. It doesn't say that Moses did. Es steht nicht, dass Moses das gemacht hat. It said that Joshua did. Nein, es steht, dass Joshua das getan hat. But we know that the battle was also on the mountain. Doch wissen wir, dass die Schlacht auch auf dem Gipfel oben war. And 2 Corinthians 2 came to me. Und 2. Korinther 2 kam mir in den Sinn. Because as I was speaking, während ich nämlich gesprochen habe, it was so much life. Dann war es so lebendig. And yet two people were talking the whole time I was speaking. Und doch haben 2 Leute die ganze Zeit sich unterhalten, während ich gesprochen habe. Had no interest in God. Hatten kein Interesse in Gott. Even to the point that they would be so rude. Bis zu dem Punkt, wo sie so ungehobelt waren. That they would speak while I was speaking. Dass sie mir ins Wort gefallen sind. If you have no interest, then walk out or just be quiet and also wenn bite ihr your kein tongue. Interesse habt, dann geht entfernt euch. But my wife said, did you notice those two people? They spoke the whole time meine Frau while you were speaking. Hat mir gesagt, hast du das bemerkt, wie die ganze Zeit getratscht haben, wie du da gesprochen hast? And then I said, dann sagte ich, or she said, oder sie sagte, it was a savor of death. Das war der Geruch des Todes. Your words of life were a savor of death unto them. Deine Worte des Lebens waren für sie der Geruch des Todes. And back to this picture of Christ leading us in the valley. Und zurück zu dem Bild, wo Christus uns ins Tal führt. Through the circumstances of life. Durch die Umstände des Lebens. But go to the picture on the hill. Geh zurück zu diesem Bild, zu diesem Modell auf dem Berg oben. And you have Moses standing there. da steht Mose, holding the staff. Hält den Stab in Then die his Höhe. Hands get tired and it begins to come down. Dann wird die Hand schlaff und kommt herunter. Could this be a secondary picture for us? Ist es vielleicht auch ein zweites Bild für uns? Who are the two men standing by them? Hur and Aaron. Wer sind die zwei Männer, Hur und Aaron? They get a rock. Sie nehmen jetzt einen Fels. Like a boulder, Riesen, and they have Moses sit down. Und Moses setzt sich daneben hin. What does that speak to you? Was Moses bedeutet das? Moses sits down. Moses setzt sich hin. Right when Christ rose from the dead, he ascended to the Father. Als Christus auferstand, ging fuhr er zum Vater. And in Hebrews 1, he sat down at the right hand of the Father. In Hebräer 1 saß er zur Rechten des Vaters. Could the significance of him sitting on a rock? Kann diese das so bedeutsam sein, wie er dann in den Felsen sitzt? Be a picture for us of Christ seated above. Bedeutet das nicht für uns so viel, wie Christus oben sitzt? Where he's leading us in the valley. Wo er uns im Tal lässt. But his authority is coming from the hill. Seine Autorität kommt vom Berg herum. Hebrews 4:16, the throne of grace. Hebräer 4:16, der Thron der Gnade. Flowing down to us. Fließt zu uns hinunter. Now the hands lifted up. Die Hände erhoben. Speaking of the authority of Christ. Die bezeichnen die Autorität Christi. But then the picture of his hands becoming weak. Doch das Bild, wo die Hände schwach werden. Like we know that Christ ascended is all powerful. Wir wissen, dass der Auferfahrene ja allmächtig ist. That his hands are not weak. Seine Hände sind doch nicht schwach. But in a certain light are they weak? Doch in einem gewissen Licht schon. Does he voluntarily submit himself ordnet er sich freiwillig unter to a form of weakness einer Art der Schwäche by including us in on the intercession indem er uns in seinem Fürbitteplan einsetzt einschließt I'm thinking of this as way of application ich nehme das jetzt als Anwendung where we are the ones who are holding up Christ's hands. Wo wir die sind, die Hände Christi Now heben. Someone would say, he doesn't need my help. Jemand würde sagen, er braucht meine Hilfe nicht. He's in all of his glory on the throne. Er ist in all seiner Herrlichkeit auf dem Thron. Yes, it says that he ever liveth ja, er ist, lebt immer da to make intercession. Um Fürbitte zu machen. But look, read the verse with me. Lesen wir den Vers jetzt. Verse 25. Hebräer 7, Vers 25. Therefore he is able also to save forever those who draw near to God through him. Daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen. Since he always lives, weil er immer lebt, to make intercession for us. Um sich für sie zu verwenden. Now the primary meaning of this is that Christ, the fact that he is resurrected. Primär heißt es, die Tatsache, dass er auferstanden ist. He's not constantly asking the Father necessarily for things the Father doesn't want to do. Er bittet den Vater nicht ständig um Dinge, die der Vater eigentlich gar nicht tun will. But the fact that he is alive and risen. Aber die Tatsache, dass er lebt und auferstanden ist. Gives us direct access to the Father. Gibt uns direkten Zugang zum Vater. Ephesians 2:8. Epheser 2:8. We have direct access to the Father. Wir haben direkten Zugang zum Vater. But he is also there. Aber er ist auch anwesend. And in a secondary sense in einem Zweitbedeutung und sehr real. He is involving us in what happens on the mountain. Bezieht er uns mit ein in dem, was auf dem Berg geschieht. Now we know that from Matthew 9:38. Das wissen wir von Matthäus 9:38 and 39. Und 39. Pray that the Lord of the harvest send workers into the harvest field. Dass der Herr der Ernte Arbeiter in die Ernte schickt. Well, why doesn't the Lord of the harvest just do it? Warum macht es der Herr der Ernte nicht einfach? Because he wants to involve us. Weil er will uns mit einbeziehen. And he places us, he makes himself vulnerable. Er macht sich verletzbar. By involving us in the process. Indem er uns in diesen Prozess mit einbezieht. So verse 18 of Ephesians 6. So Vers 18 von Kapitel von Epheser 6. 17 ends with the sword. 17 endet mit dem Schwert. Of the Spirit. Des Geistes. Always praying. Immer betend. Our ministry of the word always involves prayer. Und unser Dienst im Wort beinhaltet immer auch das Gebet. In Acts chapter 6, Apostelgeschichte 6, there was a problem with ministering to older people. Da gab es ein Problem, älteren Leuten zu helfen. And Peter said, look, let's choose some deacons. Petrus sagt, erwählen wir Diakone aus. So we can give ourselves to the ministry of the word and prayer. Dass wir uns konzentrieren können auf die Verteilung des Wortes und auf das Gebet. Back to Exodus 17. In 2. Mose 17. We have the sword of the Spirit in the valley. Wir haben das Schwert des Geistes im Tal. And the prayer on the mountain. Und das Gebet auf dem Berg. And the combination of these two. Und die Kombination beider. Is what brings power in our lives. Das bringt Macht in unser Leben, Einfluss. I was just thinking of yesterday. Und ich habe gestern wieder gedacht. And my prayer was, Lord, when we leave. Mein Gebet war, Herr, wenn wir jetzt gehen. Let us leave in such a state. Lass uns in so einem Zustand that gehen. That we are amazed at what you did. Dass wir völlig erstaunt sind über das, was du getan hast. And what was more interesting about it. Und was noch interessanter ist, for the first 2 hours, nothing was happening. Die ersten 2 Stunden passierte gar nichts. Everybody's just crying and everything. Die Leute haben geweint. Just kind of hugging people and just Leute trying to umarmt. Just love them and be with them and comfort them and. Hab sie getröstet, hab mit ihnen gesprochen. And I just thought, well, this is kind of an unusual time. Ich dachte mir, das ist halt eine außergewöhnliche Zeit. I was giving my other aunt a ride home back to Bratislava. Ich habe die andere Tante nach Bratislava mitgenommen nach Hause. Do you want to leave now? Und sie fragte, möchtest du jetzt gehen? I said, sure, we can leave now. Ich sagte, wir können gehen. Like nothing happened, but we can leave now. Nichts passierte, wir können gehen. And then God began to move. Und dann tat Gott was. Like then, like supernaturally. Dann wundersam in the unseen world, in der unsichtbaren the Welt, staff of God is raised. Wurde der Stab Gottes in die Höhe gehoben. I think the Lord involves us in this mountaintop victory. Und ich glaube, Gott möchte uns auch in die Gipfel Teil des Sieges mit einbeziehen. And the privilege und dem Privileg of lifting up the Lord's hands, dass wir die Hand des Herrn in die Höhe heben. Because he doesn't need the help. Weil er die Hilfe eigentlich gar nicht braucht. But he includes us in the process. Doch bezieht er uns in diesen Prozess mit ein. If you abide in me, wenn du in ihm verweilst, speaking of grace, Gnade, was die Gnade anbelangt, and my words abide in you, und meine Worte in euch bleiben, speaking of truth, das ist die Wahrheit, ask what you will, bitte, was du willst. And it will be done unto you. Und es wird dir getan werden. Well, Lord, why don't you just do it and let's save the whole process? Herr, mach es doch gleich und wir sparen uns den ganzen Prozess. No. Nein. This is the process. Das ist der Prozess. The process is as important as the result. Der Prozess ist so wichtig wie das Resultat. If and this is the condition. Wenn, und das ist jetzt bedingt, if you abide in me, wenn ihr in mir verweilt, speaking of his grace, das ist die Gnade. Read the text in John 15. Lest den Text in Johannes 15. Abide in my love. In meiner Liebe verweilt. If you abide in my grace, in meiner Gnade verweilt, and my word abides in you, und mein Wort in euch bleibt, ask. Dann bittet. And it will be done. Und es wird euch geschehen. And the authority of heaven. Und die Autorität des Himmels. Like we can make such a difference. Wir können wirklich so einen Unterschied and tonight ausmachen. As we pray, und wenn wir heute Abend beten, let's have this picture in our mind. Stellen wir und halten wir dieses Bild vor unseren Augen. Jesus Christ seated on his throne. Jesus Christus auf dem Thron sitzen. And coveting our prayers. Und sehnt sich nach unserem Gebet. James 4:3. Jakobus 4:3. You have not. Ihr habt nicht. Because you ask not. Weil ihr nicht gebeten habt. Well, Lord, give us victory. Herr, gib uns Sieg. Why don't we have victory? Warum haben wir keinen Sieg? You didn't ask. Ihr habt nicht darum gebeten. Lord, lift the staff. Herr, hebe den Stab. You gotta ask me. Ihr müsst mich bitten. Ask me. I can do it. Ich kann es tun. But ask me. Aber bittet. And help me lift the staff. Und helft mir den Stab in die Höhe. Through your prayer life. Durch euer Gebetsleben. Could you imagine if we were standing near the throne? Stellt euch vor, wir stehen neben dem Thron. And the Lord said, "Come over here." Und der Herr sagt, kommt näher. Help me lift my arms. Helft mir mit den Armen. Come on, Lord. Komm, Herr. You don't need any help with your arms. Herr, deine Arme brauchen keine Unterstützung. I know. Ich weiß. I know. But take the end of that. Take the end. Nimm das Ende. And you lift my arm. Und heb meinen Arm. Because I'm going to do something. Weil ich tue jetzt was. I want you involved in the process. Ich möchte, dass ihr im Prozess dabei seid. And when you lift my arms, und wenn ihr meine Arme hebt, I will lift the staff. Dann hebe ich den Stab. And all authority is with Christ. Und die ganze Autorität ist bei Christus. And we can literally see God do things in our midst. Und wir können Gott buchstäblich in unserer Mitte sehen, wie er was tut. That are unimaginable. Unvorstellbare Dinge. And just to close, im Abschluss. When the Amalekites attacked Israel, als die Amalekiter Israel angriffen, they were in the wilderness less than 3 months. Da waren sie noch keine 3 Monate in der Wüste. They were maybe 6 weeks. Vielleicht 6 Wochen. They were not soldiers. Waren keine Soldaten. They were farmers. Es waren Bauern. Waren einfach Abhängige. Even Joshua probably didn't even know how to use a sword. Selbst Josua war im Schwert wahrscheinlich nicht geübt. Maybe he was the only one who had a sword. Vielleicht war der Einzige, der eines besaß. And the Amalekites came in to crush them, und die Amalekiter kamen, um sie zu zerstören. But they won the victory. Doch sie trugen den Sieg davon. And that's like us. Und so sind wir. You know, we're not the most qualified people in the world. Wir sind sicher nicht die qualifiziertesten Leute der Welt. But the devil fears us. Doch der Teufel hat Angst when vor uns. Christ raises the staff. Wenn Christus den Stab hebt. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute. For all that you do in our midst. Für all was du getan hast in unserer Mitte. Every time the staff is raised. Für jedes Mal, wenn der Stab gehoben and wird. We have victory in the circumstances of life. Und haben Sieg in den Umständen des Lebens. From weddings to funerals. Bei Hochzeiten, bei Beerdigungen. To birthday parties. Und Geburtstagspartys. To the streets of Vienna. Und auf den Straßen Wiens, to the church services, in den Gottesdiensten, to the school, in der Schule, everything we do, alles was wir at tun, work, in der Arbeit, at home, daheim, we have victory, haben wir Sieg. And we are a sweet-smelling savor. Und wir sind ein Wohlgeruch. We thank you tonight. Und wir danken dir heute. Lord, give us wisdom, Herr, gib uns Weisheit in, our prayer lives, in unserem Gebetsleben, to lift up your hands. Deine Hände zu heben. In your name we pray. In deinem Namen, bitte. Amen. Amen.